War das nun mutig oder einfach nur konsequent? Die Buchpreisjury hat einen Außenseiter gekrönt. Der Deutsche Buchpreis 2015 ging am Abend an Frank Witzel für ein im besten Sinne maßloses Romankonstrukt, wie die Jury sagt. Das Buch trägt ebenfalls einen maßlosen Titel. Es heißt nämlich Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Die literarischen Qualitäten des Textes stehen außer Zweifel. Klaus Walter aber hat das Buch für den Kompressor auf seinen popkulturellen Inhalt hin durchforstet. Guten Tag, Herr Walter. Guten Tag. Wir sollten vorweg sagen, Sie kennen Frank Witzel gut, oder? Sie haben schon zwei Gesprächsbücher miteinander gemacht. Ging es da auch um Popmusik? Ja, das war sogar eine Idee von Frank Witzel. Der hat 2003 Thomas Meinecke, den Schriftsteller und auch Musiker, und mich angesprochen, dass wir ein Buch machen, das hieß dann Plattenspieler, wo es um unsere musikalische Sozialisation ging. Wir sind alle drei ein Jahrgang 1955 und haben alle mehr oder weniger leidenschaftlich mit Popmusik zu tun. Und so haben wir uns kennengelernt, obwohl Frank Witzel, wie ich dann erst später erfahren habe, jahrelang sozusagen von seinem Schreibtisch aus auf meinen Plattenschrank schauen konnte. Der wohnte also neben mir und so haben wir uns kennengelernt und auch angefreundet. Welche Rolle spielt die Popmusik in seinem Roman? Eine sehr große Rolle. Ich würde sagen, sie ist so eine Art Gegenwelt zur bleiernen Nachkriegszeit, die ja auch eine Nach-Nazi-Zeit war. Die Nazizeit wirkt immer wieder rein in die frühen 60er, mittleren 60er Jahre. Und da ist die Popmusik so eine Art Sehnsuchtsort und natürlich auch ein Zeichensystem, sagen wir mal, das identitätsstiftend ist. So nach dem Motto, sag mir, was du hörst und ich sag dir, wer du bist. Und es geht natürlich auch um Zeitkolorit. Um welche Art von Popmusik geht es da? Insbesondere um die Beatles, aber auch alle anderen Bands, die zu dieser Zeit in den 60ern wichtig gewesen sind. Aber die Beatles sind für ihn, für den Protagonisten, der ist ein Teenager zu der Zeit oder noch nicht ganz Teenager, sind extrem wichtig, weil er sich in diese Welt der Beatles so rein vertieft. Und offensichtlich spielt das Beatles-Album Rubber Soul eine große Rolle. Über dieses Album heißt es im Roman. Hier erhält das Symbol des fehlenden oder nur unvollständigen Schuhwerks eine stark sexuelle Konnotation und weist auf die Scham über die Unvollkommenheit des eigenen Körpers und des eigenen Geschlechts hin. Ist die Rubber Soul also nichts anderes als ein uns belastender Wurmfortsatz, der in Form verschiedenster Religionen aus uns herauswächst und uns vor allem mit Scham und Angst erfüllt? Ein Konzept, mit dem wir unseren Schmerz messen, wie John Lennon es später in seinem Abgesang auf alle Religionen und Idole formulieren wird? Nimmt man nur mal ansatzweise den religions- und philosophiekritischen Schlüssel auf, stellt man fest, dass es sich bei Rubber Soul um ein Konzeptalbum avant la lettre handelt, in dem alle Lieder ein einziges Thema umkreisen. Die ontologische Frage nach der Bedeutung des Seins in Abgrenzung zur Metaphysik. Was ist das für eine Szene, die wir hier gerade gehört haben? Ja, das ist, wie man gehört hat, eine der vielen grotesken Szenen dieses Buches. Es ist das zweite Kapitel schon, das sich in diesem Roman um Rubber Soul dreht, das Kapitel Nummer 85. Das erste trägt die Nummer 58, nicht ohne Grund. Und das hier, dieses Kapitel heißt, ich muss es vorlesen, Rede des erwachsenen Teenagers vom Weltgebäude der Spezialambulanz für Persönlichkeitsstörungen des Universitätsklinikums Eppendorf. Das ist also sozusagen, es ist eins der längsten Kapitel und es ist sozusagen die philosophische Durchdringung mit den Mitteln von Heidegger und anderen dieses Albums und gleichzeitig natürlich auch eine völlig irre Fantasie. Und das erste Kapitel, das sich darum dreht, ist sozusagen das Entgegengesetzte. Das ist nämlich die Interpretation des Postulanten Hans Günther. Ein Postulant ist einer, der um die Aufnahme in eine Glaubensgemeinschaft bittet. Und der versucht den 10-jährigen Protagonisten, also eines der vielen Witzel-Alter-Egos, von der durch und durch katholischen Lesart von Rubber Soul zu überzeugen und ihn zu missionieren. Das ist ziemlich durchgedreht. Für die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 hat Frank Witzel den Deutschen Buchpreis bekommen. Klaus Walter hat mit uns auf den popkulturellen Anteil des Romans geschaut, den man am besten liest mit der Musik im Ohr, um die es dort geht. Hier sind die Beatles mit Norwegian Wood aus dem Album Reibe deine Seele.